1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4. 3 Stunden Musik. Was das im Einzelnen sein wird, möchte ich an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Was machen wir zunächst? Hymne 1, ein älterer Titel von Scream. Listening to the records on my wall. Und dann kommt Hymne 2, ein brandneuer Track des schottischen Beatmakers Hudson Mohawk. So geht's los. We'll be right back. Welch ein wunderbarer Titel. Der schottische Beatmaker Hudson Mohawk veröffentlicht eine neue EP. Sie heißt Satin Panthers. Ein bezeichnender Titel, denn ein Panther, das war ja eigentlich schon immer von einer Unberechenbarkeit hin zur nächsten springend, aber so wunderbar gefasst wie auf dieser 5 Tracks umfassenden EP. So habe ich Hudson Mohawk noch nicht erlebt. Dieser Titel hier, Thank You. 1Live4, Ladies and Gentlemen, in diesem Track geht es um Schönheit, um Liebe und um Ewigkeit. Und das ist gut so. Die Brooks Brothers zusammen mit der Chicago House-Legende hier auf Drum & Bass Pfaden Robert Owens und dem Track Beautiful. In den Startlöchern steht der Potential Bad Boy. Get a chorus, man. Wir sind hier bei 1Live4. Der Potential Bad Boy, den ich hier mit einem Track gespielt habe, steht schon lange im Ring, mehrheitlich mit stark reggae-fizierten Tracks, Drum & Bass Tracks. Vier davon hat er auf seiner neuen EP, The VIP EP, in entsprechende VIP-Versionen gebracht. I Choose You ist einer der Titel darauf, den habe ich gespielt und er gefällt mir, ist sehr soulig. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit mal ganz kurz bei einigen Leuten bedanken, die mir wie in den vielen, vielen Jahren zuvor auch gestern auf dem Juicy Beats Festival im Dortmunder Westfalenpark begegnet sind, das zum insgesamt 16. Mal ausgetragen wurde. Vor 21.000 Besuchern, so hat die Veranstaltungsleitung mir die Zahl mitgeteilt. Keine Angst, das wird jetzt nicht privat, aber ich bin froh und stolz, auch in diesem Jahr wieder der Drum & Bass Crew dass ich der Drum & Bass Crew angehören durfte. So, ich versuche mal, mich ein bisschen leichter zu fassen, sonst vergaloppiere ich mich hier noch mit meinen Sätzen. Und möchte mich bedanken bei einigen Leuten, die mir da wirklich geholfen haben. Meine Mixkünste, das wissen inzwischen viele, sind natürlich nicht so göttlich, gerade wie die etwa von meinem geschätzten und geliebten Bruder und Kollegen DJ Dash. Aber es haben mir geholfen Cypher, MC Youngblood, MC Brian, um so von einem Track zum nächsten zu schwappen, die Toncrew, Lightcrew. Ich fand das aus meiner Sicht zumindest eine sehr schöne Veranstaltung, möchte mich bei allen, die da waren, hier einfach mal bedanken. Ein friedliches Festival. Als ich so gegen 2:30 verschwunden bin, sprach ich noch mit einem der Festivalleiter, Good Old Paul, der jahrelang auch Chef des Freizeitzentrums West in Dortmund gewesen ist. Und er wusste zu berichten, es hätte eigentlich nur eine kleine Schlägerei gegeben, eine körperliche Auseinandersetzung. Die allerdings betraf ein Pärchen. Die beiden waren sich offensichtlich nicht grün und er wurde ihr gegenüber handgreiflich und sie verlor einen Zahn. Dann verschwand er wohl in der Dunkelheit, so ist es mir berichtet worden. Polizei kam und fragte sie, die da ihren Zahn jetzt in der Hand hielt, ob sie Anzeige erstatten wollte. Und sie sagte daraufhin, sie würde sich das noch reiflich überlegen. An ihn gewandt, muss ich jetzt sagen, ist natürlich nicht die feine Art und ich bin mir nicht sicher, wie viel Rosensträuße du besorgen musst, um das auch nur ansatzweise wieder gut zu machen. Aber wenn du es mit Rosen gut machen möchtest, wende dich bitte vertrauensvoll an mich. Ich kann dir einen sehr, sehr guten Händler empfehlen aus Bergisch Gladbach. Natürlich werde ich den Namen jetzt nicht erwähnen, denn dann wären wir hier beim kommerziellen Radio und das wäre des Guten natürlich zu viel. Stattdessen mache ich weiter mit Raz G. We'll be right back. talking about? Wir hören hier Musik von dem britischen DJ, Produzenten, ja, da hat er gerade seinen Namen genannt, Roscar, und natürlich auch Remixer, hat sich einen Namen gemacht, besonders im Genre UK Funky. Roscar zeichnet verantwortlich für eine Mix-CD, das das britische Rinse Records Label nun veröffentlicht, nicht zum ersten Mal. Wunderschöne Hausnummern, UK Funky House Tracks wie dieser hier, Red Light zusammen mit Miss Dynamite im Roscar Remix, aber auch dunklere Elemente auf dieser Mix-CD, die vom Hauptfloor gewissermaßen wegführen auf Floor 2 oder auch 3. Das ist KTB. Okay, die eben erwähnte und auch gehörte Miss Dynamite habe ich direkt mit rübergezogen in diesen Track von KTB. Da nämlich hat sie ein Feature in dem Titel Lights On. Die Abstände zwischen sogenannter physikalischer und digitaler Veröffentlichung sind inzwischen bei einigen Alben doch recht groß geworden. Dieses KTB-Album On a Mission, sie aus London, eine, wenn man so will, Prinzessin der dortigen Dubstep-Szene, die gar nicht so große internationale kommerzielle Ambitionen hat, sondern der es wichtiger ist, auf dem Boden zu bleiben und in ihrer Posse mit den Leuten von Magnetic Man, Scream und anderen eben down zu bleiben. Dieses Album erschien digital bereits vor Monaten, ist vor kurzem aber erst physikalisch veröffentlicht worden. Ich finde, man kann es aber immer noch gut hören. Ich habe es nie so ganz weggelegt, obwohl ich es, wie gesagt, schon vor Monaten auch mal gespielt habe. Ich kann mir das echt sehr gut anhören. KTB. So, jetzt komme ich zu einem Album, aber bevor ich das tue, entschuldigt bitte. Ich habe eben einfach nur den Namen erwähnt und das ist mir schlicht und ergreifend zu wenig. Ich habe zwei kurze Tracks und für die 21 Titel seines Albums gilt, sie sind nun mal allesamt recht kurz, aus dem neuen Album des Amerikaners Ras G gespielt. Gelegentlich vergaloppiere ich mich hier mit A und Ä Umlaut. Das ist mir letztens schon bei Casper passiert, den ich hier blöderweise Casper genannt habe. Also dieser Mann heißt Ras G und nicht, wie von mir gesagt, Ras G. Egal, er ist jung. Er macht spacigen, abgedrehten, psychedelischen Hip-Hop-Beats, die ganz eigenen Gesetzen folgen. Er zitiert auf 12ern, ich habe mich darüber hier auch mal etwas länger, wie ich mich entsinne, ausgelassen, den Großmeister des kosmischen Jazz, Sun Ra. Er ist sicherlich auch beeinflusst durch Jay Diller und dieses Album Down to Earth, aus dem habe ich zwei Miniaturen gewissermaßen gespielt. Wunderbar zu hören, ich kann das hier nur empfehlen. Und komme jetzt zu dem, wo ich eben schon, aber dann fiel mir das wieder ein, komme jetzt zu einem Mann, dessen Album ich auf der Fahrt in dieses Studio gehört habe. Eigentlich wollte ich sein Album nicht spielen, denn es erscheint erst Mitte August. Die Rede ist von Cosmic TRG und Simulat. Aber was ich dann hörte, hat mich doch ziemlich umgehauen und ich habe gedacht, man kann es ja mal mit der Fragestellung verbunden hier spielen, welche Erwartungen weckt der Titel, den ich spielen möchte. Es ist natürlich der erste des Albums an eben dieses Album. Cosmic TRG stammt aus Bukarest. Seine ersten Tracks waren sehr garage beeinflusst. Dann ist er auf gerade Beats gegangen. Jetzt lebt er, wenn meine Informationen richtig sind, in Berlin. Hat gewissermaßen Berlin-Techno im Rücken. Dubstep nicht vergessen. Und was dabei herauskommt, das erzählt uns der Opener seines Albums Simulat. Sehr stark, finde ich. We'll be right back. 4. Simulat, das kommende, aber was heißt schon kommt, ist ja bald soweit, Album von Cosmic TLG, aus dem ich ja einfach mal schon den Opener gespielt habe. Im Internet tobt derzeit eine recht brisante Auseinandersetzung zwischen dem britischen Label Ninja Tune und dem deutschen Hip-Hop-Magazin Backspin. Hintergrund ist die Tatsache, dass viele Journalisten um rechtzeitig und frühzeitig vor allen Dingen über ein Album reden, schreiben zu können, dieses Album vorab ausgeliefert bekommen, also vor der offiziellen Veröffentlichung. Das ist natürlich gefährlich. Viele Journalisten bekommen inzwischen sogenannte Watermark-CDs. Das heißt, wenn sie nun hergehen und ihre persönliche Copy im Internet hochladen zum freien Download für alle beliebigen Leute, dann lässt sich aufgrund dieser sogenannten Watermark-CD die Spur zurückverfolgen. Und im Umfeld des Backspin-Magazins, ich formuliere jetzt mal ganz vorsichtig, hat jemand das neue Album des Briten Toddler T hochgeladen. Ninja Tune ist darüber natürlich sehr erbost. Die physikalische Veröffentlichung bleibt beim 12. August. Die digitale ist jetzt ganz schnell vorgezogen worden. Das Album von Toddler T, der aus Sheffield kommt, heißt Watch Me Dance. Der Titeltrack ist vorab ausgekoppelt worden. Den gibt's auch in diversen Remixen mit Roots Manuva zusammen. Dieser Toddler T, ein ganz junger Kerl, der vor 4 Jahren offensichtlich wohl noch in einem Schuhladen, womöglich als Verkäufer gearbeitet hat, der sich als Produzent auf verdammt vielen Parketts zu bewegen weiß. Sein Album verlässt immer mal wieder das, was man vielleicht den typisch britischen Kontext nennen könnte. Die vorab ausgekoppelte Nummer Watch Me Dance, gleichzeitig Titeltrack des Albums, hat zum Beispiel sehr, sehr starke Einflüsse in Richtung eines Mannes, der in dieser Woche noch innerhalb des Sektors live gespielt hat, Prince nämlich, mit sehr zwiespältiger Reaktion. Musikalisch soll es Weltklasse gewesen sein, aber der Sound war wohl nicht so gut. Und auch die Länge des Konzertes eher Prince untypisch nach 90 Minuten, nämlich ist er, wenn meine Informationen stimmen, von der Bühne gegangen. Wir hören mal, das ist ein überraschender Titel. Toddler T und Roots Manuva, Watch Me Dance. Watch me dance, girl, watch me dance. Move your body next to my. new dance to you. I like how you know someone a chance with you. I'm trying to show you how I wiggle and move, cause your type of body make me feel so rude. Like real, like what, like who you? Got me inside the chance with your voodoo. Now you're ready to reveal that new you. Got the proof for myself up with your new shoe. So don't you take them off. My nigga get pictured and set me off. Like, they make me flare my nostril. Press it too hot, you might tear my nostril. Like, you and I got nothing to prove now. Gonna put my loin on you now. Gonna spread some oil on you now. Gonna just join with you now. Watch me dance, girl, watch me dance. Move your body, it's too high. Too high, too high, too high. Watch me dance, girl, watch me dance. Move your body, it's too high. Too high. Selector, they'll say, baby, it's hard to forget ya. I've been yours since the day I met ya. Pum pum, da da da da, pum pum, da da, pum

Dieser Track heißt 97 und kommt von der Düsseldorfer Sängerin Danya Atari, über die ich gern gleich noch ein, zwei Sätze verlieren würde. Wir stehen kurz vor den Infos hier auf 1Live. Möchte noch ein paar Klänge spielen von einem Duo aus Osnabrück, das wir heute Nacht noch ausführlicher hören werden. St. Otten mit Klängen aus ihrem neuen Album Gottes Synthesizer. Bis gleich. Sandra Polch um 23 Uhr. Kritik an Syriens Armeeeinsatz. Größeres Lehrstellenangebot erwartet. Und das Wetter morgen mit mehr Sonne und bis zu 26 Grad. Das brutale Vorgehen der syrischen Armee gegen Demonstranten ist international kritisiert worden. Die EU kündigte weitere Strafen gegen das Regime von Präsident Assad an. Das Militär war unter anderem mit Panzern gegen Demonstranten in Syrien vorgegangen. Es soll über 100 Tote gegeben haben. Jens Wiening berichtet. US-Präsident Barack Obama und Generalsekretär Ban Ki-moon haben entsetzt auf die Vorfälle in Syrien reagiert. Die Führung in Damaskus müsse international isoliert werden, sagte Obama. Ban Ki-moon drohte dem Regime damit, es für seine Taten nach internationalem Recht zur Verantwortung zu ziehen und strafrechtlich zu verfolgen. Zu einer Resolution gegen Syrien konnte sich der UN-Sicherheitsrat aber bis heute nicht durchringen. Die Situation am Horn von Afrika wird nach Einschätzung der UNO täglich schlimmer. Die Nothilfekoordinatorin der Vereinten Nationen Amos sagte in New York, die Zahl der Hilfsbedürftigen wachse immer weiter an. Mehr als 12 Millionen Menschen in Somalia, Kenia, Äthiopien und Djibouti warten dringend auf Hilfe. Die UNO-Koordinatorin bezeichnete die Krise als die mit Abstand größte Hungerkatastrophe auf der Welt. Große Gebiete im Süden Somalias könnten gar nicht erreicht werden. Die Bundesagentur für Arbeit erwartet für den Herbst eine deutliche Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt. Vorstandsmitglied Alt sagte der FAZ von morgen, dass er mit weit weniger unversorgten Bewerbern rechnet. Schulabgänger dürften in diesem Jahr deutlich einfacher einen Ausbildungsplatz finden. Laut Bundesagentur stellen unter anderem wegen der guten Wirtschaftslage mehr Betriebe Lehrlinge ein. Im DFB-Pokal hat der 1. FC Köln locker die nächste Runde erreicht. Die Kölner gewannen beim Regionalligisten SC Wiedenbrück mit 3:0. Auch Titelverteidiger Schalke hatte keine Probleme, schlug den Siebtligisten FC Teningen mit 11:1. Louis Holtby ärgerte sich trotzdem über das Gegentor und vergebene Chancen. Wir sind Schalke 04, also wir sind eine Top-Mannschaft normalerweise und müssen mit den Spielern einfach über 90 Minuten den Gegner keine Chance lassen auf dem Niveau. Und müssen einfach zielstrebig versuchen, jedes Ding reinzumachen. Und einige haben heute kläglich versagt. Zum ersten Mal seit 12 Jahren steht auch Fortuna Düsseldorf wieder in der zweiten Pokalrunde. Der Zweitligist setzte sich mit 3:0 beim Viertligisten Hessen Kassel durch. Germania Windeck, Sechstligist aus dem Rhein-Sieg-Kreis, hat nur knapp die Pokalsensation verpasst. Die Amateure mussten sich erst in der Verlängerung dem Bundesligisten Hoffenheim geschlagen geben. Raus aus dem Pokal sind Aachen und auch Freiburg. 1 live. Sektorwetter. Es bleibt weiter trocken. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 13 bis 10 Grad. Ab morgen wird es dann immer besser. Erst noch viele Wolken, im Tagesverlauf mehr Sonne und wärmer wird es auch. Bis 22 Grad in Herford, 23 in Bergkamen und maximal 24 Grad in Köln. Am Dienstag dann richtig schön sonnig und bis 29 Grad. Stauschau. Staus gibt's nicht, aber diese Meldung hier, die A40 ist in Richtung Dortmund zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mühlheim-Heißen weiter gesperrt. Es gibt eine Umleitung über die A3 und die A52. 1 live. 4. Wie eben schon angekündigt, erlaubt vielleicht noch zwei, drei Sätze zur Düsseldorfer Sängerin Danya Atari aus ihrem Album At the Back of Beyond She Found an Artichoke, das jetzt vor gefühlt 4 bis 6 Wochen veröffentlicht worden ist. Habe ich schon mal Musik gespielt, mich aber eher auf die lyrischeren, poetischeren Noten dieses Albums konzentriert. Jetzt habe ich Danya Atari mit ihrer Band innerhalb von einer Woche 2-mal gesehen. Zunächst auf dem Open Source Festival in Düsseldorf und dann gestern auf dem Juicy Beats Festival in Dortmund. Und da ist mir die Qualität ihres Songs 97 erstmal so richtig klar geworden. Der Track taucht aus meiner Sicht zum handfesten Smash-Hit, ist Opener des Albums und deshalb habe ich ihn eben dann auch mal gespielt. Danya gehört zu einer Clique, einem Kollektiv von Leuten, das ich hier gerne und auch häufiger mal erwähne. Dazu gehören auch die beiden indischen Brüder von Solar Plexus, einer Grime-Crew aus dem Ruhrgebiet aus Herne, die ich eben mal erwähnt habe. Vielleicht etwas missverständlich, wenn ich sagte, dass Wearing My Rolex von Wiley der Titel weiterlebt im Programm von Solar Plexus, aber man kann das ruhig so sagen. Die beiden in den grellsten blauen Kunststoffjacken, die ich je in meinem Leben gesehen habe, stehen auf der Bühne. Sie singen, sie rappen, sie tanzen mit ihren coolen Sonnenbrillen und einem fast noch cooleren DJ, der ihnen die unglaublichsten Tracks um die Ohren haut, darunter auch Wearing My Rolex, mit denen sie klarkommen müssen und das tun sie verdammt gut. Wer Solar Plexus mal live sehen kann, der soll das unbedingt tun. Und dann gehört auch noch die Gruppe Susanne Blech um Timon zu diesem Kollektiv. Der wiederum sitzt gerade im Studio und arbeitet an seinem neuen Album. So, das wollte ich in diesem Zusammenhang mal loswerden. Dann möchte ich jetzt weitermachen mit drei Bands, die euch interessieren könnten. Cults, ein Duo aus New York. Das Pärchen kommt ursprünglich aus San Diego. Sie, Madeline Follin, entstammt einer interessanten Familie. Ihr Stiefvater nämlich war Musiker der Punkband Youth Gone Mad. Und bereits als kleines Mädchen, als 9-Jährige, hat Madeline Follin mit im Studio gestanden, unter anderem an der Seite des mit der Familie befreundeten Didi Ramone, der die Gruppe Youth Gone Mad verschiedentlich unterstützt hat. Das, was Cults jetzt machen, hat aber mit diesen Punk-Auswüchsen, die auch Jahrzehnte zurückliegen, überhaupt nichts mehr zu tun. Man assoziiert Surf- und Garage-Musik, die Girlbands der 60er Jahre, die Shangri-Las, aber das Ganze nimmt teilweise sehr opulente Formen an und wenn mir dieser Begriff mal erlaubt sein darf, nenne ich es für den Moment Cosmic Garage. Das, was wir auf dem Album von Cults, selbstbetitelt im Übrigen, erleben werden. Dann kommt die sehr cool und abgehangen im Velvet Underground-Stil daherkommende amerikanische Band The Dead Trees. Das kündige ich auch schon mal an. Und dann gibt es eine wunderbare Vinyl-Single, Vinyl Only, Ladies and Gentlemen, von der amerikanischen Band Future Islands, die im Herbst ihr neues Album veröffentlichen wird. Von dieser Vinyl-Single, die vorab erschienen ist von den Future Islands, möchte ich dann gleich auch Musik spielen. Cults, The Dead Trees, Future Islands. I'm when your failures lay to rest, but how you soon forget. It takes a couple of lines and then your face is a mess. You're older. How that well has dried, and all your cool village friends all know you've fallen behind. You're older, older. You're older, fair, fair, the light to bear from me. 1Live4, ich habe die Namen der Bands gesagt und hoffentlich die Musik auch ansatzweise gut umschrieben. Zuletzt die Future Islands, die amerikanische Band, die ich ausgesprochen mag. Ich kann mich entsinnen, bei älteren Aufnahmen bin ich schon mal Jahrzehnte zurückgesprungen, habe den ganz frühen Brian Eno gespielt oder auch Roxy Music animiert durch diesen verdichteten Sounds, dieses Staccato-Hämmern und diese leicht glamouröse Note, die Future Islands in ihren Tracks transportiert. Find Love ist der Titel, den ich hier gerade gespielt habe und den es nach meiner Information derzeit nur auf diesem, wenn man so will, Liebhaberstück gibt, einer 7-Inch-Vinyl-Single eben. Die wollte ich aber nun doch unbedingt haben. Habe ich extra angerufen im Plattenladen, bin hingefahren. Früher bin ich ja hunderte von Kilometern gelegentlich gefahren, um mir bestimmte Platten zu kaufen. Das war diesmal nicht erforderlich, aber irgendwie war es mir wichtig. So. Jetzt mache ich weiter mit Memory Tapes, ein Amerikaner, der ein wunderschönes Synthesizer-Piano getragenes Album zuletzt veröffentlicht hat. Was ich nicht wusste, es gibt zu diesem Album eine sogenannte Bonus-CD. Ich schleppe heute immer mal so familiäre Angelegenheiten mit mir rum, Partnerschaften, Stiefvater hatten wir eben. Diese Bonus-CD hat mir eine junge Frau in die Hand gedrückt, die als Promoterin arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob das hier hingehört, aber jetzt bin ich angefangen, jetzt erzähle ich es auch zu Ende. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ich habe sie vor 2 Jahren mal bei einem Konzert getroffen von Darwin Dies und wir kamen irgendwie ins Gespräch und dann stellte sich heraus, ihr Vater ist ein Musiker gewesen, mit dem ich in den frühen 80er Jahren, als ich auch noch Musiker war, gelegentlich mal auf der Bühne gestanden habe. Er war Schlagzeuger bei einer damals recht bekannten, deutschlandweit bekannten Folkband aus Dortmund, Kotschies. Ich spielte in einer anderen Band, aber wie gesagt, viele Veranstaltungen führten uns damals zusammen. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Aber damit ist die Geschichte im Grunde auch schon beendet und diese junge Frau hat mir, wie gesagt, diese Bonus-CD zuletzt zugesteckt. Memory Tapes, Player Piano mit Remixen. Wait in the Dark, also Warten in der Dunkelheit. Das Thema werden wir gleich nochmal aufgreifen. Hier im Jensen Sportak Remix. We'll be right back. Also auf dieser Bonnes-CD befinden sich durchweg wirklich gute und ausgewählte Remixe. Memory Tapes, Player Piano, die Bonnes-Remix-CD. Wir, Ladies and Gentlemen, gehen jetzt mal ein paar Sekunden lang Downbeat. Der Produzent Naive Machine mit einem Track aus seiner Robot Ramifications EP. Daraus der Titel Call of the Wild. 7 Tracks sind drauf, darunter auch ein wunderschöner Omunit Remix. Das hier ist Call of the Wild. Thank you. sind hier bei 1Live4. Das ist Musik von der Amerikanerin Jennifer Lee. Sie nennt sich Toki Monster und geht den Träumen nach, die sie in dieser Rolle hat, eben als Kreatur. Creature Dreams ist die EP betitelt von ihr, die jetzt erscheinen wird und auf der ihre Träume allerdings relativ wohlgefällig daherkommen, so wie wir das gerade gehört haben. Aber auch so, wie wir alle wissen natürlich, dass Kreaturen, Monster, Toki-Monster und andere Kreaturen nicht immer wohlgefällige Gedanken haben, wenn sie an uns, die Menschen, denken. Und ich denke mal, seit es die Menschheit gibt, gibt es auch immer wieder Überlegungen, was gibt es da an Fremden, an Kreaturen. Ich habe mich über solche Dinge ja schon öfter aufgelassen aus fernen Galaxien. Ich sage das in Anspielung auf ein Album, das aus einer Gegend kommt, in der die Menschen nahezu ihr komplettes Leben in völliger Dunkelheit verbringen, in Finnland. Und der Mann, den wir gleich hören werden, ist die Speerspitze, wenn man so will, der skandinavischen Dubstep-Musik. Sein Name ist Tesla Rock. Er hat jetzt soeben sein Album veröffentlicht und das trägt den sinnigen Titel Them, also sie, die da, und glänzt mit mega düsteren schwarzen Titeln, wie zum Beispiel From the Shadows, also aus den Schatten, Secrets, Geheimnisse, oder auch Invasion, Invasion. Was mich natürlich wieder an eine alte Fernsehserie denken ließ, Invasion von der Vega, von der ich es bedauere, dass die nie in jüngerer Zeit mal wiederholt worden ist. Denn insbesondere das Intro dieser Serie, die in den, nach meiner Erinnerung, 60er, frühen 70er Jahren lief, ist wirklich dazu geeignet, einem auch heute noch die berühmten kleinen Herrchen emporstehen zu lassen. Ich möchte dieses Intro hier mal kurz wieder einspielen. Es glänzt unter anderem mit der Originalstimme des Amerikaners William Conrad, die ich so über die Maßen schätze. Also, ganz kurz Invasion von der Vega. Wer da mehr von euch drüber wissen will, der Videokanal YouTube hat da einiges zu bieten. Und dann gehen wir rüber zu Tesla Rock. In dieser Nacht begann für den Architekten David Vincent ein Albtraum. Auf der Rückfahrt von einer Geschäftsreise suchte er eine Abkürzung. Er hat sie übrigens nie gefunden. The Invaders. Alien beings from a dying planet. Their destination, the Earth. Their purpose, to make it their world. David Vincent has seen them. For him, it began one lost night on a lonely country road looking for a shortcut that he never found. It began with a closed, deserted diner and a man too long without sleep to continue his journey. It began with the landing of a craft from another galaxy. Now, David Vincent knows that the invaders are here. That they have taken human form. Somehow he must convince a disbelieving world that the nightmare has already begun. We'll be right back. Thank you.

1-3-4, ganz kurz, wir verloren uns minutenlang in finstersten Untiefen des Dubstep. Zunächst mit einem Track aus dem neuen Album des Finnen Tesla Rock, das heißt Them. Dann kam ein Titel von SPMC zusammen mit Alex One, der heißt Down. Und findet sich auf einer von Youngstar, dessen Name fiel, auch zusammengestellten Dubstep-Mix-CD, die ebenfalls das Rinse Records-Label veröffentlicht hat, das auch für die UK Funky von Roscar zuständig ist. Dann ließ es die schottische Band Sons and Daughters auf ihrem bereits im Juni erschienenen Album Mirror Mirror zum Ende hin kräftig regnen. Und während ich das sage, hören wir im Hintergrund den Ghost Poet mit Survive It, einem aktuellen Titel aus seinem Album, welchen es in diversen Remixen gibt, unter anderem in diesem hier Quest Guidance Remix der Ghost Poet. I know times are hard, you're against the wall and your head is down, but I think you get there soon, just have a little faith mate, it'll turn out great, I just wanna live life and survive it, I just wanna live life and survive it. I just wanna live life and survive it. I just wanna live life and survive it. I just wanna live life and survive it. Jetzt gleich die Infos hier auf 1 Live. Bis dahin Clued mit einer neuen 12er hier Scooter. Bis gleich. Infos mit Sandra Polch um Mitternacht. Syrisches Militär nach Gewalt in der Kritik. Köln, Schalke und Düsseldorf weiter im Pokal und das Wetter wärmer und sonniger. Der Militäreinsatz in Syrien gegen Regierungskritiker ist international verurteilt worden. US-Präsident Obama sagte, er sei entsetzt, wie brutal die syrische Regierung gegen ihre eigenen Leute vorgeht. Die USA stünden an der Seite der Demonstranten. Auch UNO-Generalsekretär Ban verurteilte die Gewalt. Die EU-Außenbeauftragte Ashton reagierte schockiert auf die Vorfälle. Die syrische Armee habe die Pflicht, die Bevölkerung zu beschützen und nicht sie wahllos zu töten. Das Militär hatte unter anderem die Widerstandshochburg Hama mit Panzern eingenommen. Mindestens 100 Menschen wurden getötet. Im Schuldenstreit in den USA ist offenbar erstmals eine Einigung in Sicht, kurz bevor das Land ab Dienstag zahlungsunfähig werden könnte. Demokraten und Republikaner sollen sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. In einer Probeabstimmung im Senat ist der aktuelle Vorschlag allerdings erstmal gescheitert. Aus Washington berichtet Sabrina Fritz. Der Plan sah vor, die Ausgaben werden um fast 3 Billionen Dollar gekürzt und die Schuldengrenze fast in gleichem Umfang angehoben. Allerdings gibt es keine Steuererhöhungen. Im Senat haben die Demokraten die Mehrheit. Damit der Plan aber durchkommt, hätten auch 7 Republikaner dafür stimmen müssen. Das ist nicht geschehen. Der Führer der Demokraten, Harry Reid, sagte nach dem Ergebnis, er werde jetzt weiter verhandeln. Die Senatoren haben sich erst einmal zurückgezogen. Die entscheidende Abstimmung soll nun am Montag erfolgen. Das ganze Wochenende über war von allen Seiten Optimismus verbreitet worden. Grünchef Özdemir hat den neuen Kompromissvorschlag für Stuttgart 21 gelobt. Die Idee von Schlichter Geißler, einen oberirdischen Kopfbahnhof für den Nahverkehr und einen Tiefbahnhof für Fernzüge zu kombinieren, spare über 1 Milliarde Euro. Der Bahn warf Özdemir in der ARD vor, mit der Vergabe von Aufträgen so zu tun, als gäbe es den Vorschlag nicht. Gestern hatte die Bahn Bauaufträge im Wert von mehr als 700 Millionen Euro erteilt. Die beiden Bundesligisten Schalke und Köln haben problemlos die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Kölner holten beim Viertligisten SC Wiedenbrück einen 3:0-Sieg und damit ist auch das Debüt von Trainer Ståle Solbakken geglückt. Schalke gewann beim Landesligisten FC Tenningen mit 11:1. So ganz zufrieden war Kapitän Benedikt Höwedes aber nicht. Wir haben uns vor dem Spiel schon gesagt, dass wir schon gerne zweistellig hoch gewinnen möchten. Das ist uns auch gelungen, aber wir hätten schon gerne das ein oder andere Tor noch mitgenommen. Zweitligist Alemannia Aachen ist nach einem 1:3 in Karlsruhe raus aus dem Pokal und hat damit einen klassischen Fehlstart hingelegt, denn auch die ersten beiden Ligaspiele gingen verloren. Aachens Trainer Peter Hyballa. Wir passen immer in 1-2-3 Szenen nicht auf und vorne haben wir es eigentlich gut gemacht. Immer. Wir haben uns gut bewegt, es war ein guter Pokalfight am Schluss, aber gut, jetzt bringt es halt nichts, jetzt muss ich halt wieder den Gegner gratulieren. Zweitligist Fortuna Düsseldorf spielt weiter mit im Pokal nach einem 3:0 beim Viertligisten Hessen Kassel. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht stellenweise etwas Nebel und Werte zwischen 11 und 14 Grad. Tagsüber kann sich die Sonne dann immer besser gegen die Wolken durchsetzen. Es bleibt trocken und die Temperaturen gehen deutlich nach oben. Das sind die Höchstwerte für den Montag. 21 Grad in Hagen, 23 in Lippstadt und 26 Grad in Brühl. Am Dienstag viel Sonne und noch ein bisschen wärmer. Stauschau. Auf der A31 Bottrop Richtung Lingen fährt zwischen Borken und Ochtrup Nord ein Schwertransport, an dem kommt ihr nicht vorbei. Und die A40 ist in Richtung Dortmund zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim-Heißen gesperrt. Es gibt eine Umleitung über die A3 und die A52. Eins live. Vier. Okay, ich möchte hier zunächst weitermachen mit einem, wenn man so will, persönlichen Nachhall, was das bereits erwähnte, gerade abgelaufene Juicy Beats Festival betrifft. Wir hatten ja eben Clout gehört, jetzt gehe ich mal im selben Genre doch mal eine ganze Reihe von Jahren zurück hin zu Ed Rush und Optical mit einem Titel, den ich immer sehr geschätzt habe, Get Ill. Und nach diesem Track wird's wirklich ziemlich ill, dann kommt nämlich der britische Produzent Skrillex hier ins Spiel, dessen Sound sich ausnimmt wie eine Kombination aus dem überbordenden Elektro von, sagen wir mal, Deadmau5 und sehr, sehr ravigem Dubstep. Skrillex hören wir gleich dann zunächst zusammen mit den Foreign Beggars, dann mit seiner eigenen neuen Nummer Scary Monsters and Nice Sprites. Zunächst Ed Rush und Optical aus Back in the Days. Get Ill. Get sound coming back down, back down. You're listening to the UTF Bass Culture Album Promo Mix CD 1, due for release in August. Out here we're still getting it, more food, more love, still getting it. Begging fam, rapping like best, still getting it. Getting it, sound like the best, still getting it. Yeah, out here we're still getting it, 10 years deep in the game, still getting it. Begging fam, rapping like best, still getting it. Getting it, sound like the best, still getting it. Forward heading full speed in the lane, still getting it. Listening to the UTF Bass Culture Album. Oh, 1Live4, der britische Produzent Skrillex hier im Kurzporträt. Einmal gehört mit den Foreign Beggars. Hier alleine Scary Monsters and Nice Sprites. Ich habe ja durchaus ein Herz für so leicht mit cheesiger Popnote versehene Tracks, die auch so ein bisschen ins Trancige gehen. Da macht auch dieser Track hier keine Ausnahme. Chasing Status. And I dare not turn the pages, fighting with automatic self-destruction. It's a blind faith, a cruel waste, one bitter day. So I know I need this sweet sensation. We'll 1 Live 4. Aus den Straßen von Philadelphia kommt Starkey mit einer Nummer, die mal steht, mal geht, mal driftet, mal in einen wunderbaren Refrain mündet, wie wir das hier gerade gehört haben, Street Rockers aus seinem Album Space Traitor Volume 2. Davor haben wir Chase & Status, das Londoner Duo, gehört zusammen mit Liam Bailey. Die beiden kommen mit Verstärkung, Schlagzeuger und MC im Oktober auf Deutschland-Tournee, nachdem sie eine Reihe von Festivals, wie ich persönlich gehört habe, enorm kräftig gerockt haben sollen, bereits hier in Deutschland. Hier kommt Ride On. We'll be right back. good place. 1Live4, auch wenn das hier den Eindruck macht, ich würde ein bisschen hetzen von einem Titel zum anderen, dieser Eindruck täuscht, denn ich möchte gleich noch zu dem gerade gehörten Ride On 2-3 Sätze loswerden. Er ist ein Mann, der in der Vergangenheit auf einem Label veröffentlicht hat. Das möchte man so eigentlich gar nicht glauben. Einige von euch werden das noch erinnern können, dieses Label, aber dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Heißt Grand Central. Oh, So, hier mache ich jetzt wirklich mal einen kleinen Break. Nachdem wir einen Titel gewissermaßen über die Insel der Elefanten gehört haben, die Elephant Island. Dieser Titel stammt von einem neuseeländischen Produzenten, Lucky Paul, der vor einigen Wochen hier schon mal vorkam. Damals habe ich einen Titel von ihm im Remix des britischen Produzenten Elefino gespielt. Dieser Titel hier wurde erneut remixed, allerdings eine neue Remix-Palette gewissermaßen, die vor zwei Wochen erst erschienen ist. Lucky Paul, den es inzwischen von Neuseeland nach Berlin verschlagen hat, Elephant Island, hier im Remix von Greg Paulus. Es ist wirklich bei der Unmenge an Hausproduzenten schwierig, gebündelt dann und wann mal auf einen oder einige wenige zu zeigen und zu sagen, also die haben es wirklich drauf. In diesem Fall würde ich sagen, dass man das wirklich auch in größerer Gruppe tun kann. Dieser Greg Paulus oder Paulus ist ein großartiger Mann, der als Musiker, als Bläser, ich glaube sein Hausinstrument ist eigentlich sogar die Trompete, auch schon mit einigen Bands auf Tournee war. Nach meiner Erinnerung, die mich aber, glaube ich, nicht trügt, war da unter anderem auch eine längere Gastrolle bei der New Yorker Band Beirut mit dabei. Jetzt macht dieser Greg Paulus wunderschöne House-Tracks, die er auch immer wieder natürlich mit selbst arrangierten und vermutlich auch selbst inszenierten Bläsersätzen versieht, ohne dass man seinen Tracks dieses etwas klebrige Etikett Jazzy jetzt unterjubeln müsste. Nein, diese Bläser sorgen für einen wunderbaren Vibe. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, auch bei diesem Remix. Im Übrigen gehört Greg Paulus ja auch, sagen wir mal, zur Familie des New Yorker Wolf and Lamp Labels, das in Sachen Hausmusik ja in den letzten zwei, drei Jahren doch schwer gepunktet hat. Also hier die Lucky Paul Remixes, in diesem Fall Greg Paulus. Davor habe ich diesen Typen Ride On gespielt, den ich wie einige andere auch jahrelang falsch ausgesprochen habe. Er schreibt sich nämlich R-I-T-O-N und ich neige manchmal zu so einer leicht deutschen Aussprache und habe ihn womöglich jahrelang Reaton ausgesprochen. Er spricht sich aber Ride On und hat, ich habe das eben schon erwähnt, in den 90er Jahren auch eine ganze Reihe von Tracks auf dem englischen Grand Central Label veröffentlicht, was insofern bemerkenswert ist, als die Vorzeigefiguren dieses Labels Ray and Christian, einige werden sich noch erinnern, und eine ganze Reihe anderer Produzenten auch diesem Label einen wunderschönen souligen, hip-hopischen Sound verpasst haben, mit dem Ride On eigentlich nie konform ging. Immer ein Störenfried, immer einer, der mit dem Kopf durch die Wand wollte, und auch eine Latte von drei neuen Tracks beweist das einmal mehr mit schrillen Sirenensounds, merkwürdigen Breaks, freistehenden Passagen, versucht er anzugreifen, zu verstören, aber irgendwie auch zu vereinnahmen, denn diese drei Tracks, die mir dazu gespielt worden sind, sind fantastisch tanzbar unter dem Strich. Erschienen auf seinem eigenen Label Ride On Time Records, nach dem Motto, wenn ihr meinen Scheiß nicht haben wollt, veröffentliche ich das eben selber, und verbunden mit der Absicht, in Zukunft in jedem Monat so eine Form von persönlichen Single-Club aufzumachen. Jeden Monat will Ride On in Zukunft auf seinem eigenen Label eben drei oder zwei Tracks veröffentlichen, die bei ihm dann so als monatliche Single firmieren. Ich habe da eben von ihm den Titel Dark Place gespielt. So viel mal zu der gerade gehörten Musik. Ich möchte weitermachen mit einer britischen Band, die vielleicht den einen oder anderen unter euch hinsichtlich ihrer grandiosen Melodien und des wunderschönen Satzgesangs an die großartigen Fleet Foxes sogar erinnern wird. Die Rede ist von den Diagrams, von denen ich diesen Song One and Only gewissermaßen auch nur kenne. Night All Night. Hier sind die britischen Diagrams. There's a wall in the great divide, which wider they cut to blow it. It's a sleepworm inside the skull, soft mouth on your brainstem. And it dreams about falling dust, swirl like an old plastic snow globe. And I dream about the snow as well, safe locked in your room. Get closer, reverse and stop, fly silent to the icy mountain. make circles with the lions there. Soft balls and steel play. This night's all night. This night's all night. This night's all night. This night's all night. This night's all night. This night's on wires. Deep gold bright eyes. This night's all night. Dancing like honest fools, fireworks for your rage. And the lights came to the valley, drink from your perfect lay. If it's wrong to be here like this, it's the perfect mistake. This night's all night. This night's all night. This night's all night. Tilt over, hit like the rain. This heart spits little bolts of lightning. This room gets lost in the burst. Light and dark twist in the all night. When I go out, I let my heart fall. Oh. go out. I let my arm fall. And with a shout, I walk through the door. Dieses Album Rachel Union ist ganz sicher eins der besten in diesen Wochen. Es vermittelt grandios zwischen gewiefter Leichtigkeit und intensivem Ausloten, Ausspielen, so wie hier Little Dragon aus Schweden veröffentlichen ihr drittes Album Rachel Union, aus dem ich hier Musik spiele, die gerade auch verklungen ist. Und komme jetzt, wie bereits mal erwähnt, zu dem Osnabrücker Duo St. Otten, entschuldigt bitte. Hier ist Musik aus Gottes Synthesizer. Thank you. 1Live4, das deutsche Duo St. Otten aus Osnabrück hat offiziell am Freitag vor genau genommen 3 Tagen, also am 29. Juli, sein neues Album veröffentlicht mit einem Titel, der aus meiner Sicht wie die Faust aufs berühmte Zeitgeist-Auge passt: Gottes Synthesizer. Man kann zu Synthesizer-Sounds wie zu vielen anderen Dingen im Leben ja durchaus stehen, positiv oder negativ. Synthesizer können polarisieren. Es soll auch Leute geben, die sagen, ich gehe lieber zu Green Day. Aber wer mit dem Sound von Synthesizern etwas anfangen kann, der wird diese Platte vermutlich mögen, die nämlich die ganze Schönheit und Erhabenheit dieser Sounds ohne Pathos und ohne irgendwie fürchterlichen Nachdruck wunderbar gewissermaßen ins Schaufenster stellt. Die Drums eher hintergründig, was ich gut finde, geben den Tracks ein Korsett, ohne aber da in irgendwelche hektische Betriebsamkeit zu verfallen. Dies ist ein Synthesizer-Album, Gottes Synthesizer von St. Otten. Ich muss auf die Uhr schauen und mich ein wenig beeilen, wir haben nur noch 1,5 Minuten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine gute, friedliche, gesunde Woche und kann jetzt nicht, wie ich das sonst immer tue, darauf hoffen, dass wir uns vielleicht am nächsten Sonntag wiederhören. Einschalten sollte sich lohnen, denn dann sitzt mein geschätzter Kollege Körs hier. Ich erlaube mir ganz verschämt mal den Hinweis, dass ich mich auch mir ferienbedingt eine kleine Auszeit nehme und hoffe dann mit guter Kraft hier in Kürze wieder sitzen zu können. Also, alles Liebe, alles Gute, mein Name ist Klaus Vier. Der letzte Titel kann ja im Grunde nur von George Fitzgerald zumindest ansatzweise kommen. Er heißt Fernsehen, das habe ich nicht vor. Fernweh, so heißt er. Also, ciao.